Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt Ich liebe nur mich. Ich möchte gerne heute sprechen mit Leuten, die absolute Egoisten sind und auch dazu stehen, die das gut finden. Also Leute, die ohne Rücksicht auf andere immer ihr Ding durchziehen, ihre eigenen Interessen verfolgen, auch gegen ganz enge Freunde, auch gegen die Partnerin, gegen den Partner. Dann möchte ich gerne sprechen mit Leuten, die Opfer von Egoisten, von Egozentrikern, von Narzissten sind. Wie ist es, mit einem solchen Menschen vielleicht zusammenzuleben oder es mit ihm zu tun zu haben? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Tristan und er ist 30. Guten Morgen, Tristan. Hallo, Domian. Bist du ein Egoist? Ja, bin ich. Ein Narzisst und ich stehe dazu. Ich muss dazu stehen. Du musst dazu stehen? Ich muss wohl dazu stehen, ja. Was heißt das? Warum? Weil die Gesellschaft das gerne so sieht und solche Menschen wie mich dann so bezeichnet. Deshalb musst du dazu stehen? Muss ich ja, man muss ja dazu stehen, wenn man das verkörpert, muss man auch dazu stehen. Ja, dann erklär doch erstmal ein bisschen, warum du glaubst oder warum andere vielleicht auch glauben, dass du ein Egoist oder ein Narzisst bist. Du hast es eben gerade schon sehr treffend bezeichnet. Also ich ziehe mein Ding durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Ich sage immer meine Meinung, egal ob sie aneckt oder nicht. Gut, das ist ja erstmal okay. Das ist erstmal okay, ja, aber wenn man ständig praktisch aneckt mit irgendwelchen Sachen, dann ist das irgendwann nicht mehr okay und sich Leute dann irgendwann von einem abwenden. Mhm. Hast du vielleicht mal, damit man ein bisschen plastisch hat, irgendein Beispiel, wo du wirklich ganz gnadenlos dein Ding auch gegenüber vielleicht sehr engen Freunden oder einer engen Freundin, einem engen Freund durchgezogen hast? Zum Beispiel habe ich versucht, die beste Freundin meiner damaligen Ex-Freundin ins Bett zu bekommen, weil sie immer gesagt hat, dass ich der letzte Typ wäre, mit dem sie sich abgeben würde. Mhm. Und das hat mich so gereizt, das Ganze, dass ich es alles daran gelegt habe, sie so weit zu bekommen. Und du hast es geschafft? Ich hätte es geschafft, aber in dem Moment, als sie dann praktisch so weit war, dachte ich, wurde es langweilig und ich habe es sein lassen. Mhm. Wusste deine Freundin dass du das forciert hast? Ich habe es angedeutet. Ja, habe ich damit geprahlt. Du hast nicht damit geprahlt? Mehr oder weniger habe ich damit geprahlt. Hast du sogar geprahlt. Wie hat sie darauf reagiert? Kann ich irgendwie schlecht beschreiben, weiß ich nicht. Na, aber das ist vielleicht ein gutes Stichwort mit der Treue. Wenn jemand wirklich ein absoluter Egoman, ein Egoist, ein Egozentriker ist, hält er es ja auch nicht mit der Treue, weil er ja seinen Dingen durchziehen möchte. Wenn er Bock hat, hat er Bock. Ist das bei dir so auch, wenn du in Beziehungen bist? Ich hatte bisher eigentlich nur eine richtige feste Beziehung und dort war es dann irgendwann auch soweit, ja. Am Anfang lief alles noch ziemlich gut und da hatte ich eigentlich wenig Interesse, mit anderen Frauen was anzufangen und aber mit der Zeit wurde es dann auch ein bisschen öde. Mhm. Und dann hat man sich dann doch umgeschaut. Im Moment? Eigentlich auch nichts Besonderes. Also macht ja eigentlich irgendwie jeder so. Ja, nicht unbedingt. Es gibt auch Leute, die dann zu dem Partner stehen, auch wenn man vielleicht zunächst sexuell andere Gelüste hat. Aber du hast eine längere Beziehung gehabt, sagst du. Nur eine einzige. Was machst du beruflich? Momentan so Gelegenheitsjobs, mal hier, mal da. Mhm. Hast du irgendeine Ausbildung gemacht oder was studiert? Ja, also ich habe eine Ausbildung gemacht. Als was? Einzelhandel. Einzelhandel. Mhm. Findest du dich selbst sympathisch? Ich finde mich durchaus sympathisch und ich bin der Meinung, wenn alle Menschen so mehr wären wie ich, dann wäre die Welt anders aus. Wie sehe die Welt denn dann aus? dass die Leute mal endlich mal dazu stehen, wie sie wirklich sind. Ist das immer gut? Ja, das sollte man doch durchaus meinen. Ja, aber wenn man zum Beispiel extrem schlechte Charaktereigenschaften hat, ist es nicht unbedingt gut, dazu zu stehen, sondern es ist gut, diese Charaktereigenschaften zu formen und in eine gewisse Bahn zu bringen. Eine gewisse, damit man sozial angepasst ist sozusagen. Naja. Das finde ich Quatsch. Plädierst du dafür, dass man alles, was man in sich trägt, auslebt? Sollte man doch irgendwie, ja. Dann ja, warum? Dann also, nein, das würde auch irgendwann gegen Gesetze verstoßen. So weit wollen wir ja natürlich nicht gehen. Genau. Okay. Es gibt durchaus Sachen, die einfach nur mal gegen Ethik und Gesetz verstoßen und so, das sollte man dann nicht mehr tun. Aber zum Beispiel, man sollte mit seiner Meinung nicht in seinem Haus halten. Ganz einfach. Aber die meisten Menschen passen sich momentan furchtbar an alles. Na ja, gut, das sind ja so Sprüche. Die Leute passen sich an. Da soll man mit seiner Meinung nicht hinterm Baum stehen. Schön und gut. Soll ich jedem ins Gesicht sagen, du hast eine scheiß Fresse, wenn ich den sehe? Ja. Deiner These nach müsste das so sein. Ja, aber wenn jemand auf mich zukommt und ich gleich sehe, der ist nichts für mich oder einen Satz sagt, der mir überhaupt nicht passt, dann kann ich denjenigen doch sagen. Dann sage ich, dann komm verzieh dich. Du stehst mir in der Sonne. Mhm. Hättest du gerne dich selbst zum Freund? Ja, durchaus. Durchaus. Was sind deine besten Charaktereigenschaften? Ich bin ehrlich. Weißt du, das ist immer so ein Satz, ich bin ehrlich. Das Schaf, das auf der Wiese blökt auch ehrlich. Weißt du, also das ist erstmal noch nicht mal so eine gute Kategorie. Aber egal, erzähl mal weiter. Was ist noch gut? Ich bin zielorientiert. Mhm. Ja, ich hab, was kann man noch sagen? Du bist einfach ein guter Typ. Ich bin einfach ein guter Typ. So ist es. Richtig. Okay, gehen wir mal in die. Gibt es etwas, was du an dir kritisierst, was du nicht gut findest? Was ich an mir kritisiere, dass ich nicht anpassungsfähig bin. Ach, das dann doch. Das ist diese Sache, die hemmt mich ein bisschen. Also besonders was das Berufliche angeht, dass ich mich, ich kann mich ganz schwer unterordnen, ganz schwer. Mhm. Weil sobald ich in jedem Beruf geht's halt einem so, dass man irgendwann merkt, dass man es irgendwie besser drauf hat als derjenige, der über einen steht, und dann fällt es mir schwer, mich weiterhin unterzuordnen. Ich glaube, du bist auch so ein Typ, auf den könnte man sich nicht verlassen in einer Notsituation. Denn wenn du in und der doch, das könnte man. Nein, das glaube ich nicht. Ich ja, das glaube ich nicht, weil du das doch, würde. Doch. Dann lass mich erklären. Ich glaube, entsprechend deinem Charakter, wie du ihn gerade geschildert hast, wenn du in der Situation, zum Beispiel wir beide wären befreundet, ich wäre in einer Notsituation, ich würde dich brauchen, und du aber zu dem Zeitpunkt gerade etwas viel Besseres zu tun hast, was Tolleres für dich, würdest du mich fallen lassen? Ja. Ja, siehst du. Ja, aber meine Familie nicht, zum Beispiel. Mhm. Wer ist dir der wichtigste Mensch auf der Welt? Nochmal? Wer ist dir der wichtigste Mensch auf der Welt? Meine Mutter. Mhm. Bist du deiner Mutter gegenüber auch so, wie du dich gerade beschrieben hast? Ja. Auch ohne Rücksicht auf Gefühle, dass du sie vielleicht verletzen könntest? Das gehört bei uns zum guten Umgangston. Ist deine Mutter auch so wie du? Ähnlich gestrickt, ja. Mhm. Wurde mit den Jahren in Anführungsstrichen schlimmer. Nun gibt es ja so, gesellschaftlich ist ja sehr anerkannt, wenn Menschen altruistisch sind, also selbstlos sind, wenn sie bescheiden sind, wenn sie demütig sind. Das sind ja eigentlich Begriffe, die sehr einen hohen Wert haben. Wie siehst du denn diese Begriffe? Ja, aber das trifft auch auf die wenigsten überhaupt noch zu. Das ist doch das Problem. Die meisten behaupten, dass sie so wären, und kaum sind die Lichter aus und man ist zu Hause alleine, setzen sich zum Beispiel vor den PC und schreiben ihre Meinung ins Internet unter einem Pseudonym und müssen dann alles rauslassen. Okay. Nehmen wir doch mal, wir können doch zum Beispiel damit deine Facebook-Seite mal zum Beispiel nehmen. Ja. Da sind auch Leute dabei, die würden diese Meinung, die sie dort vertreten, niemals in der Öffentlichkeit preisgeben. Ja, okay, das ist ein Phänomen des Internets, das haben wir überall. Aber meine Frage war ja eigentlich in die Richtung gestellt, findest du denn diese Werte eigentlich auch erstrebenswert? Ich finde diese Werte erstrebenswert, durchaus. Das widerspricht. Aber die Welt funktioniert leider nicht mehr so. Ja, aber du könntest ja dazu beitragen. So funktioniert es. Ein einziger. Ja, du bist nicht ganz allein. Ich bin nicht ganz allein. Zeig mir den anderen. Also meinst du, es lohnt sich nicht, dann ist man lieber ein Ego-Schwein. Ich übertreibe es jetzt mal. Ja, genau. Aber wenn man weiterkommen will in dieser Welt, muss man sich so verhalten. Es ist einfach so. So muss man sich dann doch irgendwie vielleicht anpassen. Vielleicht kommen die Menschen menschlich viel weiter, die bescheiden und demütig sind. Die machen vielleicht keine große Karriere, aber das ist auch für die Menschen dann gar nicht so schlimm. Also ich merke schon, wir sind natürlich da ganz ganz kontroverser Auffassung, aber das ist ja auch das Thema und ich finde es auch toll, dass du anrufst, Tristan. Und auch den Mut hast, das auch zu sagen. Viele schmücken sich ja mit dem Kleid des Freundlichen und des Menschenfreundes und so weiter. Und du sagst ganz klar, ich bin nicht so, ich bin so, wie ich bin, wie du es gerade beschrieben hast. Genau, das ist nämlich furchtbar. Aber ich finde solche Menschen wie dich übrigens beneidenswert und toll. Vielen Dank. Ich äußere zwar immer meine Kritik zu dem Ganzen, aber im Großen und Ganzen faszinieren mich solche Menschen und ich halte mich immer wieder gerne mit ihnen. Tristan, dann danke ich dir für deinen Anruf, für deine Offenheit und wünsche eigentlich alles Gute für dein Leben, wie immer das auch dann für dich sein mag. Alles Gute. Und ich wünsche dir noch eine schöne Restnacht. So, Dankeschön. Ja. Tschüss. Okay, bis dann. Ciao. 0800 220 5050. Nun haben wir einen, das war ja schon ein ziemliches Kaliber in Sachen Egomane oder Egoist. Das Thema heißt, ich liebe nur mich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich immer so im Mittelpunkt fühlen, um die sich die Welt drehen muss, die Egoisten sind, die Egomanen sind, die Narzissten sind. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Opfer von solchen Egoisten sind und erzählt mir, wie das ist, wenn man mit Menschen dieser Art sehr eng zu tun hat. Wie lebt es sich mit denen? Hattet ihr vielleicht mal einen Partner, der so war, oder vielleicht ist eure Mutter so, euer Vater so, ein Bruder, eine Schwester, was auch immer. 0800 220 5050 und hier ist Sonja und Sonja ist 50. Guten Morgen, Sonja. Ja. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, hallo. Schön, dass ich mit dir mal telefonieren darf. Ich gucke jeden Abend deine Sendung. Das freut mich sehr. Gibt mir auch sehr viel und ich finde es ganz toll, wie du auf die Menschen eingehst. Dankeschön, sehr nett von dir. Darf ich mal was erraten? So nur von deiner Stimme her. Ja, gern. Ich vermute mal, dass du nicht von dir sagst, ich bin ein Egoist, sondern dass du ein Opfer von einem Egoisten bist. Ein absolutes Opfer. Ich habe mir schon gedacht. Egoist kann man schon fast nicht mehr sagen, sondern eigentlich ein totaler Egozentriker. Sowas habe ich noch nie erlebt. Über wen reden wir? Über meinen Ex-Freund. Ex-Freund. Und bin aber leider durch diese Beziehung irgendwie auch ziemlich... also krank geworden, psychisch. Das hat mich so mitgenommen, dass ich da irgendwie nicht weggekommen bin und es gar nicht wahrhaben wollte. Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ja, das kann man sogar ganz genau gar nicht definieren. Ich habe diesen Menschen kennengelernt, da ist er gerade von seiner Freundin verlassen worden und hat sich irgendwie anders gegeben, als er ist. Er war super geknitscht oder hat immer gesagt, das kann doch nicht sein, dass eine Frau einen Mann verlässt und wenn, dann umgekehrt. Das hat mich auch schon gewundert und war wohl in seinem Stolz sehr gekränkt. Ich muss dich, glaube ich, immer mehrfach unterbrechen, Sonja, weil irgendwas mit der Leitung ein bisschen komisch ist. Ich muss mich sehr anstrengen, dich zu verstehen. Ich frage dich jetzt einfach nochmal, nur damit ich so eine grobe Linie habe, so ungefähr, wie lange wart ihr zusammen? So ungefähr. Ja, also bei ihm gewohnt habe ich ein paar Monate, aber das ging nicht, weil ich ab 10 Uhr nicht mehr auf Toilette gehen durfte, weil der Parkettboden geknarrt hat. Das hat ihn gestört. Ach. Ich durfte keine Zeitung lesen, weil das Blättern ihn gestört hat. Ach. Fernsehen ja schon mal gar nicht. Und dann kam auch noch immer, weil er ich muss eben unterbrechen. Du durftest ab 10 Uhr, also ab 22 Uhr abends, nicht mehr zur Toilette gehen, weil dem feinen Herrn das Knacken auf dem Teppich durch den Boden, das hat ihn gestört. Er hat eine sehr große Wohnung, so circa 200 Quadratmeter mit mehreren Zimmern, Jugendstilvilla und die haben halt Parkettböden. Und die knarren. Und es war ein sehr langer Gang und wusste dann schon irgendwann, welche Teils nicht so geknackt hat und bin dann manchmal ganz leise geschlichen. Aber er ist wie ein Tyrann rausgekommen. Ich soll gefälligst wir waren in unterschiedlichen Zimmern, haben nicht im gleichen Zimmer geschlafen. Ah ja. Hat mir das dann zum Vorwurf gemacht, ich würde das absichtlich machen. Weil du seine heilige Nachtruhe störst. Ja, dabei war der Straßenlärm viel lauter von draußen. Also, du durftest nicht die Zeitung lesen, weil den Herrn das Knattern, das Knacken, das Rascheln der Zeitung gestört hat. Du wolltest gerade noch ein Beispiel nennen. Geschweige denn irgendeine Fernsehsendung sehen oder 10 Uhr musste ich irgendwie fertig sein, mich gewaschen haben und Bett fertig und in einem anderen Zimmer und Mucksmäuschen still, ja. Und dann kam halt seine Mutter auch noch immer und meinte, was wollen Sie hier? Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe, der braucht eine Freundin. Aber wieso, wenn du mit ihm zusammen warst, wenn er dein Freund war, wieso habt ihr in getrennten Zimmern geschlafen? Ja, das wollte er schon gar nicht, dass man nebeneinander schläft, weil ich weiß es nicht, warum. Wollte er getrennt halten, weil er sich gestört gefühlt hat in seiner Ruhe. Und ich bin dann auch ausgezogen letztendlich. Hattet ihr denn überhaupt Sex mal miteinander? Ja, auch das war ein Problem. Da hatte er auch irgendwie Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, inwieweit das zusammenhing, dass er noch an seiner früheren Freundin hing. Oder also du warst ein paar Monate in dieser Wohnung, Villa mit ihm zusammen. Und vorher, wie lange wart ihr da zusammen? Aber wir haben uns eigentlich, weil in einem Café kennengelernt und kannten uns vom Sehen schon von früher. Und Sonja, ich will nur mal eine Zahl wissen, damit ich so ungefähr kapiere. War das ein Jahr oder waren das 4 Jahre, 5 Jahre? Nee. Vorher, ich bin relativ schnell dahin gezogen, so ein halbes Jahr. Ich verstehe. Mhm. Ja. Und dann eben die paar Monate dort, das war die Hölle. Ich kam mir vor wie in einem Heim. Mhm. Ich bin leider auch ein Heimkind und sehr anhänglich und bin immer rumgeschubst worden. Als Kind schon und bin da sehr empfindlich, ja. Wenn der dich da schon so unter Druck gesetzt hat, mit dem, dass du nicht zur Toilette gehen darfst, dass du nicht Zeitung lesen darfst, wie war es denn so am Tage, während des Tages? Er war nicht da, er hat eine sehr hohe Stelle. Was macht er denn vom Beruf? Er ist Privatdozent in Süddeutschland und schickt die Medizinstudenten in ihr Leben raus, nimmt die Staatsexamen ab und hat eigentlich eine sehr hohe Position da. Ja. Und keiner möchte meinen, dass dieser Mensch privat so ist, weil er sich unheimlich verstellen kann. Er ist sehr vielseitig, sehr sportlich, das macht er auch alles perfekt und macht auch Musik als Hobby und ist ein totaler Perfektionist. Also hat er eine perfekte Maskerade nach außen wahrscheinlich, ne? Total. Ja, würde keiner glauben, dass hinter der Fassade was ganz anderes steckt. Also er ist vom Beruf Arzt, ne? Das ist sein Haupt. Also Privatdozent, also er unterrichtet Studenten. Okay, aber er ist Mediziner. Ja. Ja, Facharzt, also praktisch Facharzt für Physiologie und unterrichtet dieses Fach auch und glaubst ist auch du denn, in der Forschung tätig. Ja, so. Glaubst du denn, dass er sich für eine kurze Zeit zumindest in dich auch richtig verliebt hat? Ja, das war ja das völlig Verrückte. Er hat von Heirat gesprochen und er hätte sich total verliebt in mich und er wollte ein Kind mit mir und hat also wirklich mir das Gefühl gegeben, das könnte jetzt ein schöner Anfang werden. Ja. Ich guck gerade auf dein Alter nochmal. Wie lange liegt denn diese Episode deines Lebens zurück? Als wir uns kennenlernen oder als ganz getrennt war? Ja, wann habt ihr euch getrennt? Anfang 2008, 2007 sowas. Ah ja, okay, da wäre das noch so knapp gegangen mit dem Kind, ne, bei dir, wenn... Ja. Was, 43 war ich damals. Ja. Also, was würdest du sagen, was ist das Schlimmste, was der dir angetan hat? Ja, dass er mich, ich habe dann eine ganz günstige Wohnung finden müssen mit Kohleöfen, Außenklo, weil ich kein Geld mehr hatte und da wo ich lebe, sind die Mieten sehr, sehr hoch. Und war da immer krank, hatte Lungenentzündung mit über 40 Fieber, er hat sich nicht gekümmert und er hat mir dann, wollte ab den Kontakt nicht abbrechen und man sollte sich da, er war dann froh, dass ich nicht mehr in seinen heiligen Hallen. Moment, also was du jetzt gerade erzählst, da warst du schon aus dem Haus raus. Raus in einer. Und musstest dann in diese ganz einfache Wohnung ziehen, ja, wo Kohleöfen. Kein Bad, keine Küche, Außenklo, Kohleöfen, also ganz heftig, ja. Das heißt, du hast von deiner Seite aus nicht so viel Kohle, verfügst nicht über viel Geld, nein. Genau, leider. Aber da wart ihr noch nicht getrennt. Nein, und zwar war er dann sehr euphorisch, weil ich ganz in der Nähe von ihm diese Wohnung gefunden habe, eine sehr kleine Wohnung. Mhm. Und er war ganz euphorisch und dachte, ja wunderbar, eine Beziehung auf Abstand. Er konnte seine riesige Wohnung über 200 Quadratmeter für sich haben und mich halt irgendwie auch noch aus Trostpflaster. Ich habe gerade gefragt, was das Schlimmste ist, was er dir angetan hat. Meinst du damit diese Wohnung? Nein, das Schlimmste war, dass ich immer depressiver wurde. Er mir jahrelang Tabletten verschrieben hat, ausgehändigt hat, die nicht abhängig gemacht worden sind. Und ich dann irgendwann weinend gesagt habe, so und so, der Name, ich kann nicht mehr, bitte helf mir. Moment, ich muss immer unterbrechen, weil ich dich schlecht verstehe. Der hat jahrelang dir Pillen verschrieben gegen Depressionen. Ja, also Valium, Tavor, Valeron. Das sind ja schon die Hardcore-Medikamente. Aber um mich ruhig zu stellen, irgendwie, weil ich immer depressiver geworden bin. Ich verstehe, aber du hast doch jahrelang gar keinen Kontakt mit ihm gehabt. So lange war das doch gar nicht. Das war irgendwie immer wieder so ein Kontakt und ich bin irgendwie durch meine Kindheit, weil ich nie ein Elternhaus hatte und ein Heimkind bin und da auch sehr viel Missbrauch erlebt habe in diesen Heimen. Verstehe. Der Kontakt war dann über einen doch längeren Zeitraum. Das hast du gerade ein bisschen falsch verstanden, als ich dich das gefragt habe. So, das ist ja nun eine Hammergeschichte. Das heißt, der Doktor hat dir diese Hammermedikamente verschrieben. Über Jahre, um dich ruhig zu stellen. Ja, also nicht mir das Rezept in die Hand gegeben, so schlau war er dann schon, sondern mir die Medikamente ausgehändigt. Also er hat auf Privatrezept geschrieben, ich bin ja nicht privatversichert und hat mir nur das Medikament ausgehändigt, sodass ich... Verstehe. Nur heißt ja unsere Sendung, ich liebe nur mich und wir reden über Egoisten und Egomanen. Ja, und... Warum hat er das gemacht? Warum hat er dich so behandelt? Was hatte er davon? Ja, wenn ich das wüsste, irgendwie seine Mutter ist so froh, immer, dass seine frühere Freundin ihn verlassen hat und ist so dagegen, dass er eine Freundin hat und hat mich das auch sehr spüren lassen mit ganz heftigen Bemerkungen. Ja, aber letztendlich weißt du nicht, was bei ihm los war. Aber ein Mensch mit einer großen Egozentrik ist er nun wirklich, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Mensch Sonja, dann kannst du aber froh sein, dass du von dem weg bist. Ja, aber das Schlimmste, ich wollte irgendwie nicht wahrhaben, weil das Schlimmste, was er mir dann angetan hat, ich sagte, ich kann nicht mehr. Hilf mir mit den Tabletten, ist mir nicht geholfen, bitte helf mir anders, sagte er wortwörtlich, ich kann keine Menschen gebrauchen, die krank sind, ich will nur gesunde Leute um mich rum haben, die mir ein Lebenselixier sind. Ich kann und wenn du mit deinem Leben nicht fertig wirst, bring dich doch einfach um. Oh. Und da war ich total am Ende. Das glaube ich. Du hast hoffentlich heute... Dann bin ich in ganz schwere Depressionen verfallen. Ja. Du hast hoffentlich heute keinen Kontakt mit ihm. Also ich kam in die Klinik, auf eine Depressionsstation. Ja. Und die Frage war, hast du heute noch Kontakt mit ihm? Er ruft ab und zu an und lässt irgendwie nicht locker, aber wie soll ich sagen, noch sehr verletzende Sätze los. Ich verstehe. Das kann nicht wahr sein. Ja, also das ist ja nun eine sehr, sehr, sehr schlimme Geschichte. Eine ausgesprochen schlimme Geschichte. Also ich habe vor Augen, was für ein Mann, der in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft darstellt. Er wird sehr bewundert. Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich. In seinen Hobbys, in seinem Sport. Sonja, ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen weitersprichst. Dass da noch eine fachkundige Meinung hinzugezogen wird. Was mich halt so stört, ist, dass ich nicht auflegen kann, wenn er anruft und dass ich sowas gar nicht für möglich habe. Ja, ja, genau, genau. Weil ich könnte da nicht so sein zu jemandem, den ich nicht mag. Ja. Also ich darüber kann jemand auch nicht den Tod wünschen. Also gut. Das verstehe ich gar nicht. Darüber, werden wir, darüber wirst du jetzt mit dem Henning sprechen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du von dem loskommst und dass du nie wieder an so einen schrecklichen Egoisten rankommst. Ich bitte dich auf, dass du gesund wirst, genau. Das ist natürlich das Allerwichtigste, Sonja. Ja. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir von Herzen viel Glück. Du legst auf und Henning ruft dich gleich an. Vielen Dank, Jürgen. Gerne. Alles Gute, danke, Sonja. Ich war froh, dass ich mal mit dir reden durfte. Alles Liebe. Tschüss, Deine Sonja. Die Sendung ist ganz toll. Ja? Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.26 Uhr. Hier ist Jürgen. Jürgen ist 45. Guten Morgen. Ja, hallo hier. Hier ist der Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Ich liebe nur mich. Sagst du das von dir? Ja, richtig. Ganz genau. Ach, du bist auch ein Egomane, ein Egoist. Früher gewesen. Das heißt, das hat sich jetzt verändert. Ja, ich habe meine Lieblingsband, die ist die Kiss, ne, die Band Kiss. Natürlich, die mit den, die immer so geschminkt waren. Ja, genau, mit den Plateauschuhen. Ja, genau. Und da habe ich mir auch nichts mehr sagen lassen. Die haben mich eigentlich dann richtig, wie mein Vater das auch sagt, erzogen oder verzogen, besser gesagt. Ich unterbreche mir eben, Jürgen, ich höre gerade aus unserer Regie, dass wir ein Bild von Kiss haben, ja, genau, so sehen sie aus. Weiß, weiß geschminkt. Ja, das ist der Jean, das ist der Bassist, der Jean. Ja, richtig, genau. Ja, so, jetzt erzähl mal, was es da für einen Zusammenhang gab. Ja, so ich, 1980, da habe ich mit meiner Mama bin ich eigentlich nur spazieren gegangen auf der Neustraße bei uns in Dienstlaken und da sah ich ein Plattencover. Mhm. Und da sah ich dann diese total durchgeknallten Typen. Mhm. Und da habe ich gesagt zu meiner Mama, ich will unbedingt die Platte haben. Oh, du kennst doch gar nicht die Musik. Wie alt warst du da? Da war ich 14. Ja. Und meine Mama hat mir die dann zum Geburtstag dann auch gekauft. Mhm. Und dann habe ich die Musik gehört und mein Papa hat dann die Musik auch mitgekriegt. Oh Gott, sagt mein Vater, was ist das denn für ein Krach? Mhm. Also, und da habe ich mir meine erste E-Gitarre gekauft, weil ich wollte unbedingt jetzt Rockstar werden, genauso wie die Typen da eben. Ne? Ja. Und bin ich dann auch richtig abgedriftet. So. Ich habe mich dann auch dementsprechend auch gekleidet und bin dann auch richtig abgegangen. Habe auch Musik gelernt, bin jetzt mittlerweile auch Musiklehrer. Musiklehrer und die Musik hat mich mein Leben lang begleitet. Ja, haben dich denn jetzt, hatte ich diese Gruppe Kiss, diese krasse Rockband Kiss, haben die dich zum Egoisten gemacht? Zum Narzissten? Inwiefern? Ja, weil die sagten Rock'n'Roll Night Party Every Day, ne, das ist ein ganz, ganz bekanntes Lied von denen. Ja. Und Sex, Sex, Sex, ne, und du kannst alles, wenn du das nur willst und also, das habe ich dann auch eben auch gemacht. Also lebe dich volle Kanne aus, ne? Heißt es als Message so, ne? Ganz genau. Und so, dass es dann also für mich dann auch eine Lebenseinstellung war. Wie hat sich denn die Lebenseinstellung dann so bemerkbar gemacht? Wie hast du das ausgelebt und wie hast du gelebt? Wie haben die anderen Menschen unter dir gelitten? Ich habe mich abgeschottet erstmal, weil keiner mit mir klarkommen konnte mit der Musik, die ich hörte. Mhm. Weil Kiss natürlich extravagant waren, ja, geschminkte Gesichter und andere waren natürlich auf AC/DC. Zu der Zeit gab es ja auch noch die Kontraband AC/DC. Mhm. Ne? Und wenn ich auf dem Schulhof war mit meiner Kutte, Kiss-Kutte, stand ich alleine auf dem Schulhof. Also, okay, das kann man ja noch ein bisschen als Fan-Verhalten hinnehmen, aber es hatte wirklich für dich zur Folge, dass du nur um dich und um Kiss, diese Idee, die dir Kiss beigebracht hat, gekreist hast. Ganz genau. Ich war einfach nur, ich war schon Kiss. Ich war eigentlich, Kiss gewesen, mit Kiss zusammen und ich war, keine andere Meinung war mehr für mich, die war nicht mehr wahr. Die habe ich nicht mehr wahrgenommen. Ja. In der Schule bin ich auch abgesackt nachher. Ich habe nachher auch schlechte Noten geschrieben. mir war das auch egal, weil andere Leute haben mich auch gemieden. Und ich habe immer gedacht gehabt, ich bin, auf Deutsch gesagt will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin Gott oder so, ich höre die richtige Musik. Das heißt, dieser Egoismus, der dir da dann durch diese wahnsinnige Fan-Geschichte dann so hochgekommen ist, hat dich zum Einzelgänger gemacht. Einzelgänger, genau, zum einsamen Menschen gemacht. Ja, richtig. Mhm. Und ich habe mir dann auch eingebildet, dass ich auch besser bin als die anderen. Ja, ich bin ja einzigartig. Mhm. Irgendwann kam doch mal die Zeit, wo du dich wahrscheinlich auch nach Mädels umgeguckt hast. Wie hat das funktioniert? Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, weil die Mädels, da war ich dann nachher 16, 17, meine erste, zweite Freundin, die fand das natürlich ein bisschen cool so, ne? Dass ich dann anders war als die anderen, aber trotzdem hat es nie dran gehalten. Aber an erster Stelle waren nie die Freundin, sondern Kiss. Immer im Vordergrund. Im Vordergrund. Ich habe immer nur nach Kiss gelebt. Mhm. Nach der Lebenseinstellung, nach den Texten, ja, Party Every Day, ne? Rock'n'Roll Night und Love Gun, ne? Ein ganz, ganz tolles Lied, ne? Mal Love Gun, da weiß man Bescheid, worum es geht. Und um was geht's in dem Lied? Vielleicht erklärst du es kurz. Es geht eigentlich um den Penis, ja. Ach so. Und was singen die über den Penis? Das ist My Love Gun, also... Also meine Liebeswaffe? Genau, Pull My Trigger, ne, also... Sag's mal auf Deutsch, da muss man es nicht übersetzen. Also, okay. Löse mein Sperma aus, auf Deutsch gesagt. Also bring mich zum Schuss. Und die Lieder haben eigentlich immer noch um Sex gehandelt, ja. Mhm. Ja, Sex, Rock'n'Roll und immer das geile Leben... ohne Kompromisse. So, daraus schließe ich dann, dass du dann wahrscheinlich, als du ein bisschen älter wurdest, die Frauen flachgelegt hast, weil du genauso leben wolltest. Ist eigentlich nicht so vorgekommen, hätte ich mir gerne gewünscht, ja. Ach so. Du warst vielleicht dann zu schüchtern, oder? Ja, doch schon, ja. So. Und dann habe ich mich dann weiterhin eingekapselt und habe gesagt, das ist jetzt eigentlich im Grunde meine Option, zu zeigen, dass ich jetzt erstmal Gitarre spielen lerne. Dann habe ich dann auch Gitarre gelernt und habe trotzdem aber eigentlich meine Mitte verloren. Bis zum wievielten Lebensjahr warst du in diesem Wahn, sagen wir es mal so? Oh, ich habe die Lehre gemacht als Radmechaniker, dann habe ich Zivildienst gemacht und ich war immer noch in dem Wahn gewesen. Ich habe eigentlich immer mit Kiss gelebt, bis heute noch. Muss ich sagen, bis heute noch. Aber ich habe so am Anfang daraus gehört, dass du diese heftige Phase überwunden hast. Oder ja, die habe ich überwunden, indem ich merkte, dass Kiss mir was vorgespielt haben. Dieses Einzelleben, dieses ich gehe durch die Wand. Mhm. Hast du mittlerweile eine Frau oder eine Familie? Nein, habe ich Nein. nicht. Würdest du sagen, dass letztendlich Schuld daran Kiss ist, dass du keine normale Entwicklung gemacht hast? Aber mittlerweile schon, weil meine Eltern mir das eigentlich auch schon lange Zeit schon beibringen wollen oder beziehungsweise mir erzählen, dass Kiss eigentlich für mich schädlich war. Ja. Du bist ja nun ein gestandener Mann von 45. Richtig. Das geht dir aber immer noch nicht ganz klar über die Lippen, ne? Dass das schädlich war. Du bist noch immer noch ein bisschen zögerlich, oder? Ich bin noch ein Kind. Im Grunde hat Kiss mich immer noch zum Einzelgänger gemacht, zum Egoisten, der sagt, ey, das ist richtig und das muss so sein und das muss so bleiben. Und hörst du heute immer noch Kiss-Musik? Ja, mit einem Beigeschmack, mit einem bitteren Beigeschmack. Ich habe das neue Album Monster, habe ich mir vor kurzem mit Zögern gekauft. Mhm. Sind nicht mehr der Originalbesetzung, das heißt also die beiden, jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt, der mit dem Stern und der Paul Stanley, der hat den Stern, und der Gene Simmons, den wir gerade gesehen haben, der mit der langen Zunge, das sind die Gründungsmitglieder gewesen in der Band. Mhm. Und die haben eigentlich Mitmusiker gesucht und haben die dann mit der Zeit auch fertig gemacht, so dass sie in Drogen und in kriminellen Sachen reingerutscht sind. Und das siehst du kritisch? Ja, sehr, sehr kritisch. Mhm. Und ich habe eigentlich immer gedacht gehabt, dass das eine faire Band ist. Mensch, und da hast du aber jetzt wirklich sehr lange gebraucht, um mal ein bisschen klar zu sehen. Eigentlich müsste man von einem Kerl mit 45 das erwarten, dass du da schon eher auf Distanz gegangen bist. Denn die Musik war ja eigentlich immer... Ja gut, aber diese ganze, die ganze Quatsch, den du dir da eingeredet hast rundherum, findest du denn heute die Texte auch noch immer gut? Das sind Larifari-Texte, ganz ehrlich, das ist immer noch so wie... Wie damals. Ja, genau, ja. Das ist I love you, you love me, come and make a family, so in der Art. Das sind also Texte, die jeder verstehen kann, worum es geht. Wenn du heute... Du bist ja nicht gelöst von dieser Band. Nein. Du bist kritischer geworden jetzt und etwas differenzierter, aber du bist nicht gelöst. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn ich jetzt zu dir nach Hause, du lebst alleine, ne? Ja, ich lebe in einem Zimmerwohnung. In einer Zimmerwohnung. Da würde ich jetzt gerne mal gucken, wie das Zimmer aussieht. Oh ja, da kann ich dir ganz kurz beschreiben. Es hängt überall Kiss. Marilyn Manson, Guns N' Roses, AC/DC, also immer die Rockschiene, also die habe ich noch. Aber ich bin wirklich immer noch Kiss-Fan und glaube, das brennt sich, glaube ich, auch ein fürs ganze Leben. Einmal Kiss-Fan, einmal infiziert, immer infiziert. Hast du denn einmal in deinem Leben wirklich deiner Auffassung nach tief lieben können? Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Also eher nicht, wenn du so zögerlich schon bist. Und da gibt es Zusammenhänge, ne, glaube ich. Ja. Mhm. Weil ich ja selber auch Musik mache und auch das beruflich auch mache, dass ich dann Unterricht gebe. Und ich habe mich schon ein bisschen von Kiss distanziert, muss ich dazu sagen. Also ich lasse auch andere Götter neben Kiss sein. Weißt du was, Jürgen, ich würde dir wirklich ganz ernsthaft wünschen, dass du da mal eine Zäsur machst in deinem Leben. Und dass du schaffst, mal das mit einer ganz neutralen und anderen Sichtweise zu betrachten. Ich meine, ich merke ja schon, dass allmählich dir so ein bisschen die Augen aufgehen. Du hast ja offensichtlich da 20, fast 30 Jahre deines Lebens jetzt in dieser Illusion verbracht. Das ist ja Wahnsinn. Aber du hast ja noch hoffentlich noch 30, 40 Jahre mindestens vor dir, dass du dann ein anderes Leben führst. Vielleicht auch mal mit einer Frau, mit einer Liebe, mit einem Glück, mit Menschen und nicht mit irgendwelchen komischen Stars und Ideen. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen Angst, Domian, dass ich kissuntreu werde dadurch. Nee, du hast Angst, das ist ja ein Teil deiner Identität. Du hast Angst, die zu verlieren. Das glaube ich. Das ist genauso, als wenn jemand jetzt mal im weitesten Sinne seinen Glauben verliert, dann fällt man auch erstmal in ein schwarzes Loch. Und wenn du das alles hinterfragst, wirst du auch erstmal in ein schwarzes Loch fallen. Aber das können wir natürlich jetzt nicht erörtern, das führt ja alles viel zu weit. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns mal einen Einblick verschafft hast in dieses doch sehr ungewöhnliche Leben, was du bisher geführt hast, Jürgen. Und von der Stimme her, muss ich ja sagen, wirkst du gar nicht wie so ein Egoist. Eigentlich wirkst du sehr, sehr nett und sehr freundlich. Oh, danke. Ja, wirklich. Das habe ich direkt am Anfang gerade schon gemerkt. Ich wünsche dir, dass du differenzierter dazu stehen wirst. Sagen wir es mal so. Das wünsche ich dir sehr, Jürgen. Alles Gute von Herzen. Den Dummen. Krieg ich ein Autogramm von dir? Ja, gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke schön. Tschüss, ciao. Okay, du, ciao. 0800 220 5050, ich liebe nur mich, unser Thema Egoismus, möchte mit Egoisten reden und gerne mit Opfern von Egoisten. Claudia ist hier, Claudia ist 41, guten Morgen Claudia. Hallo. Hi. Ja, Claudia, hallo. Bist du es, Domian? Ich bin's persönlich, ja. Nee, ernsthaft jetzt? Ja, natürlich, wer sonst? Weiß ich nicht. Du hast ja gerade schon mit ein paar Kollegen gesprochen, aber jetzt bin ich's. Ja, du klingst so anders irgendwie über das Telefon. Durchs Telefon klingt man immer ein bisschen anders, stimmt. Soll ich mal den Fernseher anmachen, dass das wirklich stimmt? Nein, du kannst es gerne überprüfen, aber mach ihn nicht an, weil das irritiert, weil wir das zeitversetzt zu sehen ist im Fernsehen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar. So, meine Lieben, Liebe, ich liebe nur mich. Auch ein Satz für dich? Bitte? Bist du eine Egoistin? Ja. Ja. Geworden. Warum? Also narzisstisch bin ich generell. Das heißt, dass ich in mich selber verliebt bin. Wie macht sich das, wie macht sich das bemerkbar, dass du in dich selbst verliebt bist? Ich komme an keinem Spiegel vorbei und achte sehr auf mein Äußeres. Ja. Du findest dich auch schön und attraktiv? Ja, sehr. Sehr? Ja. Ja. Bin zwar leider Single, aber trotz alledem, das eine hat ja mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Nein. Geht diese narzisstische Ader, geht die so weit, dass du dich selbst auch sexuell attraktiv findest? Ja. Ja. Das heißt, du könntest durchaus vor dem Spiegel sitzen und masturbieren? Könnte ich rein, mal, in der Theorie her, ja. mal ganz... Habe ich noch nie gemacht, nein, aber rein hypothetisch gesprochen wäre das jetzt nicht ganz unwahrscheinlich. Ja. Gut, das war schon immer so in dir angelegt, das Narzisstische. Ja. Ja. Und diese jetzt, Selbstverliebtheit, ja. Selbstverliebtheit. Mhm. Nein, also dieser Egoismus, ich möchte das nicht als egozentrik, will ich das jetzt nicht so darstellen. Also Egoismus. Mhm. Hat sich ergeben. Also ich bin eine Ex-Stewardess. Ja. Also ich bin über 10 Jahre lang geflogen. Ich bin, habe auch 2 Abstürze überlebt, also 2 Fast-Abstürze. Oh. Ja, also das ist nicht nur Tomatensaft ausschenken. Das glaube ich. Ja, also wenn das andere Leute so als Saftschubste da irgendwie so titulieren, also... Ja, das ist gemein, das ist völliger Unsinn. Das ist, ist eine bodenlose Frechheit, weil ja. Hinter diesem Job harte Arbeit steckt. Natürlich. Und auch sehr viel Gefahr, man hilft auch sehr vielen Menschen. Ja. Ich habe auch einen Herzinfarkt an Bord gehabt, also was ich nicht alles hatte innerhalb von 10 Jahren. Mhm. Und ich habe halt sehr vielen Leuten geholfen. Mhm. Und irgendwann, ich auch im privaten Bereich, immer war ich da für Gespräche so, deswegen höre ich auch so gern deine Sendung. Mhm. Weil ich auch sehr oft mit dir konform gehe, was du so denkst. Ja. Aber nach dem Motto, was du denkst, das hätte ich mir im nächsten Satz mir auch gesagt. Aber erklär mal, wie du dann zur Egoistin geworden bist. Ich bin sehr oft enttäuscht worden, ne? Als ich mal Hilfe brauchte, weil meine Mutter gestorben ist und so weiter, ich meinen Job verloren habe, meine Mutter ist gestorben, ich bin krank geworden und auf einmal war keiner von denen mehr da, denen ich so psychisch, seelisch, moralisch geholfen hatte. Also so aus dem engeren Freundeskreis, Leute. Ja, die waren irgendwie, auf einmal waren sie alle beschäftigt und keiner war mehr da. Kann man ja sagen, hast du vielleicht die falschen Freunde dir ausgesucht? Ja, ich weiß. Ja? Im Nachhinein weiß ich das jetzt auch. Ja, und da bin ich dann habe ich angefangen zu sagen, okay, jetzt gibt's mich. Mhm. So, ich zuerst und nach mir die Sintflut. Ja, das ist natürlich eine krasse Einstellung. Wie genau lebst du das? Ich lebe es so, dass ich nur noch 3 Freunde habe. Und bist du denen, ich da bin. Und bist du denen gegenüber auch so knallhart egoistisch? Nein, nein. Achso, da machst du die Ausnahme. Da mache ich die große Ausnahme. Ah, verstehe. Mhm. Und beim Rest. Das sind jetzt, wenn überhaupt, noch Bekannte für mich. Ja. Und ich bin auch so ein kleiner Seelsorger wie du, nur halt im privaten Umfang. Hast du denn mal ein Beispiel, woran man das so dann auch begreift, wie egoistisch du sein kannst? Ganz doll. Hast du mal ein Beispiel? Beispiel. Ach, jetzt wird mir eher irgendwie was mit dem Pennymarkt einfallen. Wie knallhart ich sein kann. Ich habe letztens einem Freund gesagt, er möchte bitte meine Telefonnummer löschen und ich bin nicht die Telefonseelsorge, da ist er falsch. Mhm. Ah, der hat dich angerufen mit irgendeinem Problem oder mit einer... Mal wieder mit einem Problem. Und hast du gesagt, ich rufe die Telefonseelsorge an? Ich bin's nicht. Du bist es nicht. Aber das war nicht einer der engen Freunde? Nein. Nein. Das würdest du mit den engen Freunden nicht machen? Nein, das würde ich mit denen nicht machen. Mhm. Aber das war so ein weit entfernter Freund und... Oder Bekannter, also ich differenziere da irgendwie auch sehr zwischen Freund, guter Bekannter und entfernter Bekannter. Würdest du denn für deine wirklichen Freunde, ja. Würdest du da durchs Feuer gehen? Ja. Da wärst du dann nicht mehr egoistisch? Da würdest Nein, du dich... da würde ich durchs Feuer gehen, ja. Ah, ja. Mhm. Ja. Das ist eine interessante Kombination, ne? Auf der einen Seite ganz knallhart und da loyal. Bis da zum total, Bitte. Weil ich mich auf diese 3 Menschen... verlassen kann. Und da bist du diesmal sicher, dass die dann auch zu dir stehen würden, wenn... Ja, die standen schon mal. Ich habe ein Jahr lang ganz schlimm Neurodermitis gehabt und ich war ganz schlimm krank. Ah ja, da merkt man's. Und da merkst du es, wo die wirklichen Freunde stehen. Absolut. Und wo die anderen sind. Ja, wenn es einem richtig schlecht geht, wenn man in große Lebenskrisen kommt, dann weiß man, wer Freund ist. Ja, und sie hat ein Jahr lang Neurodermitis und das vom Allerschlimmsten. Ich hatte gar keine intakte Haut mehr, aber das ist ja nicht Thema heute. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich ahne, was du meinst. Ja, das, aber es ist ja nicht das Thema heute und darüber darf ich heute irgendwie auch nicht reden, aber... Was machst du denn heute? Du warst früher Stewardess, was machst du heute vom Beruf? Ich bin Hartz IV, danke. Ah, das heißt, du suchst, oder wie? Ich suche und ich schreibe ein Buch. Du schreibst ein Buch, na gut, da ist schwer, da muss man viel verkaufen, ehe man davon leben kann. Ich bin noch gar nicht fertig. Ach so. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Sätze mit dir, also mit dem Egoismus habe ich jetzt, eine Frage noch. Wie lange bist du jetzt auf dieser Egoistenschiene, wie du sie gerade beschrieben hast? Wie viele Jahre? Oh, lass mich überlegen. Ich glaube, es fing an, als ich als Stewardess Leute ausbilden sollte in der Fliegerei. Und ich war immer sehr nett und sehr freundlich, weil ich nicht wollte, dass die so auf die harte Schiene kommen. Okay, also da war ich noch nett. Du warst noch nett. Und wie viele Jahre bist du nicht mehr nett? Na, ich bin generell, also zu manchen Leuten bin ich immer noch nett. Ja, habe ich verstanden. Du weißt, was ich meine. Weiß ich nicht, 10 Jahre? 10 Jahre, okay. 10 Jahre ist eine lange Zeit, das wollte ich mir so vor. Wenn du das jetzt vergleichst, die Zeit vorher und die Zeit jetzt, wo du härter bist, sagen wir es mal so. Ja. Lebst du mit dieser härteren Gangart besser? Formulieren wir es mal so. Ich bin ja auch Single. Und im Moment habe ich keinen Job und versuche hier ein Kinderbuch zu schreiben. Mhm. Betonung liegt auf Versuch, ist ja noch nicht fertig. Mhm. Und selbst wenn es fertig ist, wer weiß, wer das lesen will. Mhm. Und ob ich damit besser lebe, für mich persönlich schon, ja. Mhm. So, jetzt nochmal zum Narzissmus. Ich habe neulich, vor ein paar Monaten, nochmal nach langer Zeit, das Bildnis des Dorian Gray gelesen, von Oscar Wilde. Kennst du das? Habe ich von gehört. Ja, da geht es auch. Da ist der Hauptprotagonist ist nun auch ein absoluter Narzisst, der sich in sich selbst verliebt. Ja. Du hast ja auch gesagt, dass du dich sexuell attraktiv findest. Ja. Und kannst du dich denn in einen anderen Menschen überhaupt noch verlieben? Ja, natürlich. Das kannst du. Aber er muss ein adäquater Partner sein, sonst würde es nicht funktionieren. Wann hast du dich das letzte Mal verliebt? Oh Gott. Also da ist es ja doch schwierig. Ja, weil ich halt irgendwie auch meine Ansprüche habe. Natürlich. Und er muss gut aussehen, er muss intelligent sein, schlank sein. Ich habe die Ansprüche, die ich auch wiedergebe, ja? Mhm. Sonst wird das bei mir nicht. Glaubst du, dass du nochmal eine Liebe findest? Ich hoffe es doch. Du hoffst es schon. Also die Sehnsucht ist schon da. Die Sehnsucht ist da, aber die Möglichkeiten sind da sehr beschränkt. Wenn man dich klonen könnte, wenn das funktionieren würde, würdest du am liebsten mit dir selbst zusammen sein? Nein. Nein, das dann doch nicht. Nein, Testosteron brauche ich schon. Ah, verstehe. Ah ja. Ne? Also das würde ja nicht funktionieren. So weit geht's ja nicht. Aber Dorian Gray ist ja dann schwul und dann wäre es auch egal. Ja, das wäre auch blöd, ja, ne? Ja, das verstehe ich. Das wäre auch nicht, ne? Claudia, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Schreiben des Buches. Bleib am Ball, das ist eine harte Sache, aber zieh's durch. Wer weiß, vielleicht hast du großen Erfolg. Kinderbuchautoren haben oft ganz, ganz irren Erfolg, wenn sie den richtigen Ton gefunden haben. Ich wünsche dir viel Glück und viel Erfolg. Ja, ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, dass ich gleich nochmal zurückgerufen werde. Das machen wir sehr gerne, das ist auf jeden Fall. Liebe Claudia, du legst auf, wir melden uns nochmal. Ach, auflegen muss ich, okay. Ja, genau. Tschüss, ciao. Ciao, danke. Man hört es doch an der Stimme, ne? Wenn Leute so gepolt sind oder wenn sie so gepolt sind. Das war jetzt im Laufe der Sendung ganz frappierend, finde ich. Tristan am Anfang war sofort klar. Claudia eher auch in der Richtung und Sonja na sowieso nicht. Die war nun ein trauriges Opfer von einem solchen Menschen. Ich bin auf die nächste Stimme gespannt. Wir können ja mal zusammen raten. Jetzt kommt die Johanna. Hallo Johanna. Ja, hallo. Hallo Johanna, du bist wie alt? Ich bin 58. Du bist 58. Ich frag dich mal erstmal noch was Neutrales. Ja, okay. Leidest du sehr darunter, dass der Winter dieses Jahr so finster ist? Nein, es geht. Also es ist, ich habe einige Tage dabei, wo ich mich da ein bisschen aufraffen muss, aber nee, normal eigentlich so, ja. Ist okay. Jetzt werden ganz viele Leute überlegen, was verbirgt sich hinter der Stimme? Und ich bin gerade auch etwas unsicher, muss ich sagen. Wieso? Spontan eine sehr sympathische Stimme. Spontan eine sympathische Ausstrahlung. Und sympathisch heißt für mich eher vielleicht eine altruistische Ausstrahlung. Also kein Egoist, oder? Nein, absolut nicht. Absolut. Ich hasse Egoismus. Du hast Egoismus. Ja. Also ich kann dazu sagen, Ich war 34 Jahre mit einem Narzissten verheiratet. Ah, das ist aber eine Folter. Also zusammen und 36 Jahre verheiratet. Hm. Erzähl mal ein bisschen von dem Typ. Ja, also, erstens mal, man bemerkt das nicht, dass man so einen Mensch um sich hat. Am Anfang merkt man das nicht. Nein, ja, man stimmt. Merkt es überhaupt nicht. Ja, man ist, ja. Ich kann nur mal so meine Geschichte erzählen. Also, ich habe den kennengelernt mit 17, mit 18 habe ich den geheiratet. Wir haben auch 3 Kinder, das ist das Tollste an der ganzen Ehe. Ja. Aber man merkt es nicht. Heute, im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, merkt man es schon. Was waren die ersten Anzeichen, wo du dachtest... Also, ein Narzisst macht sein Umfeld krank. Mhm. Es ist bei mir so angefangen, ich hatte dann wahnsinnige Kopfschmerzen, war im Krankenhaus, ich hatte aber nichts. Dann hatte ich Luftnot, dann hatte ich das nicht alles hintereinander, wohlgemerkt, mhm. ja. Also sind ja immer Abstände dazwischen. Dann hatte ich mal einen Tag, ich konnte gar nicht mehr laufen. Das waren dann schon seelische Störungen. Das waren seelische Störungen. Aber du, da war dir immer noch nicht klar, Nein. warum das so Nein. ist. Der Narzisst hat die Gabe, einen klar zu machen, dass man nichts kann, dass man dumm ist, dass man faul ist, ja. dass man schlecht ist. Und man glaubt das auch. Und man glaubt es auch. Mhm. Es ist so gewesen, dass ich weit über 20 Jahre Antidepressiva genommen habe und auch wirklich depressiv war. Ich war in 2 Psychiatrien. Das Problem ist eigentlich nur, als ich das erste Mal dort war, war man der Meinung, da hat der Psychiater zu ihm gesagt, sagen Sie doch mal, wenn ich Ihnen jetzt Ihre Frau mitgeben würde, was würden Sie dann mit Ihrer Frau heute noch machen? Da hat er gesagt, ja, also meine Frau wollte immer schon mal gerne in eine Spielothek. Das stimmte auch. Mhm. Er konnte sich immer wieder rausreden, aber so ein Psychiater, der merkt das schon. Mhm. Und der hat dann zu ihm gesagt, wissen Sie, Ihre Frau ist doch kein Besen, den man im Besenschrank stellt und wenn man ihn benötigt, holt man ihn raus. Aber das macht einen alles, heute denke ich drüber nach. Der hat damals zum Beispiel vorgeschlagen, dass ich mich von meinem damaligen Mann trenne. Der Psychiater. Ja, genau. Mhm. Ich habe dann auch mit meinem damaligen Mann darüber gesprochen und der sagte dann, ja weißt du, wir machen das alles anders. Und man glaubt das, man glaubt an Veränderung, man glaubt an Besserung. Aber du hast dich immer, auch in dieser Phase, immer noch deinem Mann gegenüber klein gefühlt. Richtig. Ja, richtig. Weil, der intelligent war. Auch nach außen hin, war es ein sehr beliebter Mensch. Ja, das sind die Narzissten meistens. Ja, also er ist ein sehr beliebter Mensch. Ja. Und er hat da auch so im Nachhinein, also der war von Beruf war der Uhrmacher. Das ist auch okay. Ja. So, und der hat dann zum Beispiel Amateurfunk gemacht und hat dann in der Branche des Augenoptikers gearbeitet und Akustik und hat dann nachher sich Visitenkarten gemacht. Er war von allen der Meister. Aber er hatte das gar nicht erlernt. Was, kannst du dich erinnern, durch was so zum ersten Mal dir die Augen wirklich aufgingen, was da los ist? Ja, das war eigentlich, als ich das zweite Mal in eine Psychiatrie war. Und dort war ich sehr lange, weil ich war sehr krank. Und dort war ich sehr lange. Und ich habe mich, es klingt blöd bescheuert und auch blöd, ich weiß das. Aber das war eine ganz tolle Zeit. Nicht zu Anfang. Zu Anfang war es ganz schlimm. Aber nachher, als ich mich dann besser fühlte, diese Gespräche hatte, das war eine wunderschöne Zeit. Und ich stehe auch dazu, dass ich dort war, ja? Weißt du, was mich wundert, dass er dich überhaupt so lange dort hat reingehen lassen? Nein, das wollte der auch gar nicht. Das wollte der nicht? Nein, weil er wahrscheinlich intuitiv Angst hatte, dass du dich emanzipierst. Richtig. Und das habe ich da auch ein bisschen. Aber es ist ja so, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, er fällt immer wieder in die gleiche Schiene zurück. Und als ich in diese Psychiatrie war, die wollten mich gar nicht entlassen, nicht eher, bis ich eine eigene Wohnung habe. Und wurde denn in dieser Psychiatrie, in der Behandlung, wurde denn da das ausgesprochen, Sie sind mit einem knallharten Narzissten zusammen? Nein. Immer nicht? Nein, das wurde nicht ausgesprochen. Sondern man hat einfach nur festgestellt, dass es besser wäre, wenn ich mich von ihm trenne. Ach so, weil der Mann ihnen nicht gut tut, haben die wahrscheinlich gesagt. Ganz genau, ja. Ganz genau. Und ich kann ja nur mal so, warum ich eigentlich anrufe, ist, um, vielleicht gibt es noch Frauen, die ja auch in, oder auch Männer, die in dieser Situation sind. Ja, natürlich. Sind ja nicht nur Frauen. Mhm. Und denen kann ich nur raten, es bessert sich nicht. Mhm. Zum Beispiel, mein Ex-Mann hat sich von seinen Geliebten hier von der Tür, vor unserer Haustür abholen lassen. Mhm. Ja. Das heißt, also das war ein Teil seines Narzissmus, dass er auch nebenher noch Frauen hatte, weil er wollte das natürlich. Ja, genau. Was waren so die größten Verletzungen, die er dir angetan hat? Und das war ja eine Verletzung. Er ist fremdgegangen. Er ist fremdgegangen. Was hat er doch gemacht? Er hat sich hier abholen lassen. Er hat mir von seinen Sex mit den Frauen erzählt. Das hat er sogar gemacht. Oder zum Beispiel, wir haben drei Kinder. Das sind drei Söhne. Die sind echt toll und super. Mhm. Und dann hat er mir zum Beispiel zu mir gesagt, jeder Mann braucht eine Tochter und sie wird mir eine Tochter schenken. Obwohl ich vom Verstand her weiß, dass ja dieses, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, eigentlich vom Mann ausgeht. Mhm. Aber so weit denkst du nicht. Mhm. Das muss ich mir vorstellen. Der hat zu dir als deiner Ehefrau gesagt, ich will eine Tochter von der, weil jeder Mann braucht auch eine Tochter. Jeder Mann braucht auch eine Tochter. Das hat er so zu dir gesagt und du hast es so hingenommen. Richtig. Wahnsinn. Und du hast ja nur Jungs auf die Welt gebracht. Also du Wurst. Ja. So, der hat in meiner, ich war schwanger, der hat mich so getreten, dieses Kind war tot. Wie? Ja. Der hat ein Kind tot getreten? Ja, das heißt, während der Schwanger. Das heißt, der war auch, schwanger, ja. Der war auch gewalttätig gegen dich. Ja, Das erzählst du so jetzt erst im Laufe des Gesprächs. Er war auch gewalttätig. War auch. Auch Ausdruck seines Narzissmus. Ja. Weil er jetzt noch nicht war, er wollte sein Ding durchziehen, dass irgendwas passte ihm dann nicht und dann macht er das. Ja, genau. Und er war auch derjenige, der eigentlich immer recht hatte, der aber auch bei Menschen ankam. Natürlich. Oder ankommt. Die Narzissten können oft sehr charmant sein. Sind die. Also der ist sehr charmant. Der, zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt habe, also mit der und der, also das, die ist ganz in Ordnung, da verstehe ich mich ganz gut mit, ich finde die toll oder so, dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, die taucht nicht. Mhm. Und damit ich auch wusste, dass die nichts taugt, hat er dann ein Verhältnis mit angefangen. Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Ja, also es ist eigentlich so, dass ich immer irgendwann irgendwo, ein Mensch, der so etwas aushält, ist ja auch irgendwo ein starker Mensch. Mhm. Ja? Mhm. So, und irgendwo baust du dich auch immer wieder mal auf. Mhm. Du bäumst dich immer wieder auf. Mhm. Es gab Zeiten, wo ich hier durchs Haus gegangen bin und gedacht habe, weißt du was, da kann man sich gut aufhängen und da kannst du dich gut aufhängen. Mhm. Die Pillen brauchst du nur zu nehmen, dann bist du weg. Aber irgendwann habe ich dann zu mir gesagt, so, der hatte zum Beispiel mal einen Herzinfarkt, da habe ich ihm das Leben gerettet. Mhm. Ja? Irgendwann habe ich dann gesagt, so, das war das letzte Mal. Und ich hatte eine Freundin, eine super Freundin. Das heißt, du hast dich getrennt. Ja, ich hatte die, wo ich mich echt gut mit verstanden habe. Mhm. Und die hat dann mit ihm auch ein Verhältnis angefangen. Und das war der I-Punkt auf alles? So. Und dann habe ich sie gefragt, sie hat das bestätigt. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe zu ihm gesagt, das stimmt. Und dann hat sie geklingelt. Und mein mittlerster Sohn, der war auch zu Hause und da habe ich zu ihr gesagt, so, und jetzt kannst du ihn gleich mitnehmen. Was für ein Triumph für dich nach all den Jahren. Das heißt, deine seelische Erkrankung, die ganze Depression, alles war zurückzuführen auf diesen Mann. Ja, aber ich muss dazu sagen, bis dahin habe ich immer Antidepressiva genommen. Mhm. Und danach ging es mir auch erstmal sehr schlecht, weil ich ja gedacht habe, in diesem alten Trott, das ist ja alles meine Schuld. Ja, natürlich. Ja, also dass er das jetzt macht. Der hat auch immer, ich habe mal mit ihm eine Eheberatung gemacht, da hat der Eheberater gefragt, ja, warum haben Sie denn Ihre Frau betrogen? Ja, da hat er denn ausgeholt, dass ich ja meine Mutter teilweise versorge. Ja, also ganz so absurde Sachen. Kurze Schlussfrage noch, die Sendung ist gleich vorbei. Geht's dir heute besser? Ja. Eindeutig? Eindeutig. Du hast keinen Kontakt mehr zu ihm? Doch, der ruft mich schon wohl mal an, der war auch sehr krank, aber der ist für mich Geschichte. Liebe Johanna, danke, dass du angerufen hast. Auf dass du nie wieder so einen Menschen triffst. Ja, das hoffe ich auch. Alles Gute, Johanna. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute für für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio, 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.